Let's do it. FM4 Unlimited on the decks. Mosby, Schwarzes Herz, Graz. We'll be right back. on the decks. Mosby, Schwarzes Herz, Graz. I want to. hier. Tag der DJs und Clubs. Mosby in the mix. Ihr habt das Rauschen auch bemerkt. Wir arbeiten daran. Es ist ein technischer Fehler. Bitte bleibt uns noch gewogen am Unlimited Tag der DJs live aus Graz. Technischer Fehler, der gleich weg sein wird. Bitten um Verzeihung. We'll be right back. Unlimited. 24 hours. DJs only. Und der DJ, der jetzt gerade an den Turntables ist, das ist Mosby von Schwarzes Herz in Graz. Dankeschön mal schon für diese Selection. Das ist echt, das ist so lit, würde Dahlia sagen. I like it a lot. Reden wir dann nachher gleich über die Musik. Jetzt habe ich eine andere Frage. Schwarzes Herz steht für mich auch für ein Veranstaltungskollektiv, das nichts anbrennen lässt, was die Raumgestaltung anlangt. Jetzt bist du natürlich auch immer limitiert. Du kannst nicht in jeden Raum alles reinstellen, was du willst. Aber was war so dein Favorite? Ich glaube, du oder ihr veranstaltet es gerne in der Postgarage im zweiten Raum. Ein super charismatischer Raum, fast ein bisschen New Yorkerisch. Was war das Coolste, was du jemals geschafft hast mit deinen Associates? Ein Abend, wo dir echt das Herz übergangen ist, wo du gesagt hast, wow, oh, das ist jetzt so schön. Ich würde sagen, das war in der Postgarage, nein, das war nicht nur im großen Floor, das war sowieso unsere größte Party ever. Mhm. Da hatten wir den First und Second Floor und da hat es wunderbare Wolken gegeben, die in der Postgarage geschwebt sind. Geschwebt sogar? Ja, aber hallo. Und das hat wirklich cool ausgesehen. Wir hatten Jacques Renaud da aus New York, der war begeistert. Wir hatten einen Hip-Hop-Floor am Second Floor mit den Ham-Jungs. Es war sehr, sehr cool, ja. Es war Heaven. Es war Heaven, ja. Sozusagen. Eine Frage habe ich noch, bevor du wieder ungestört loslegen kannst mit deinem DJ-Set. Ich habe bemerkt in den letzten Jahren, dass Schwarzes Herz auch kooperiert mit anderen, vielleicht mit neuen, jüngeren Kollektiven oder mit Ideen oder so. Was ist notwendig, damit du sagst, das ist so cool, da steige ich ein, lass uns diese Party gemeinsam schupfen? Was da ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man so wirklich die gleiche oder ähnliche Idee von einer Partynacht hat, von der idealen Partynacht hat. Und dann ist das eigentlich, wir sind das da 8 Jahre schon am Veranstalten, immer was Tolles, wenn man mit neuen Ideen, mit neuen Visionen da konfrontiert wird. Und von dem her sind wir da sehr, sehr offen dafür und freuen uns da jedes Mal. Wir haben ein bisschen über Halbzeit mit Mosby. Let's do it. Weiter geht's. FM4 Unlimited. On the decks. Mosby. Schwarzes Herz. Graz. We'll be right back.

Radio auf und denkt euch, what the hell is going on? Ich sag's euch, falls ihr gerade eingeschaltet habt, willkommen bei FM4 Unlimited, Tag der DJs und Clubs. 24 Stunden, wir senden seit 6 in der Früh. Es geht noch bis 6 in der Früh und jetzt dazwischen der Stint aus Graz, Forum Stadtpark, ist die Location Mosby on the Ones and Twos. Mein Name ist Christian Davidek. Herbert, Teichtmeister, aka Mosby, was hat dich so geflasht in letzter Zeit musikalisch? Oder haben irgendwelche Größen, die du sowieso verehrst, auch neue Stücke rausgebracht? Was läuft musikalisch derzeit im Mosby Schwarzen Herz? Tatsächlich war es eine sehr, sehr spannende Zeit. Die Artists hatten sehr viel Zeit zu produzieren, weil sie eben keine Auftritte hatten. Ja. Dementsprechend hat es einen großen Output gegeben. Eine spezielle Platte, die ich gerne als letztes heute spielen würde, ist von Daniel Bortz. Von dem habe ich auch schon länger nichts gehört. Und der bringt jetzt ein neues Album raus. Ich glaube, es kommt mit Mitte Oktober raus. Und You Can Stay Forever heißt die Platte, glaube ich. Ist ziemlich großartiges Teil, freue ich mich schon drauf. Daniel Bortz wird die letzte Platte. Du hast ungefähr noch knapp 8 bis 9 Minuten, würde ich sagen. Ich möchte dich gar nicht länger stören. Time flies when you're having fun. Jeez, das ist schnell gegangen. Wir sind schon wieder am Ende fast von der ersten Stunde hier aus Graz im Forum Stadtpark mit Mosby von Schwarzes Herz in the Mix. Meine Abschlussfrage an dich: Wir werden zurückkommen. Wir werden alle zurückkommen und feiern. Die Comeback-Party von Schwarzes Herz, Line-up. Geld spielt keine Rolle. Das ist eine schwere Frage. Aber du hast ja zu Beginn schon einige angesprochen, Dotteria. Jamie XX dürfte gerne mal nach Graz kommen, Margrab jetzt im Mix, da gibt es sicher gute Ideen und ja, würde mich freuen, sowas mal machen zu dürfen. Abgesehen natürlich von den ganzen Local Heroes, die dich auch schon begleiten seit langem. Vielen Dank fürs Kommen, du hast uns noch eine Platte versprochen zum Abschluss von Daniel Bortz. Mein Name ist Christian Davidek, auch wenn Mosby jetzt dann bald ausfädelt, wir kommen wieder und haben eine Ladung Liquid Drum and Bass für euch vorbereitet mit Mizuki und Chronic. Hit the button, please, Mosby. Zu wenig Datenvolumen macht allen Stress. Nur nicht